Ich war der Dolch in deiner Lunge, der Wind in deinem Atem, der saure Geschmack auf deiner Zunge, das schlechte Blatt in deinen Karten. Du warst es auf, ich war das ab. Ich war die Depression, Gefühle hab ich nie gehabt. Ich war der Stachel auf deinem Thron. Ich träume von dir, ich träume in die Zeit, die Angst nicht zu verlieren. Für die Ewigkeit, ich atme dich ein und ich atme dich aus. Mein Leben wird von dir bestimmt, ich finde nichts heraus. Augen, die Luft in deinen Rängen. Ich war das Leid und war dein Glauben. Du warst das Licht, ich war der Schatten. Ich war das faule Fleisch, ich war die Zeit, die wir nie hatten. Der Gott der Sünde heißt. Ich träume von dir, ich träume in die Zeit, die Angst dich zu verlieren. Leb für die Ewigkeit. Ich atme dich ein und ich atme dich aus. Mein Leben wird von dir bestimmt. Ich finde nichts heraus. Dass du vergeudest, ich war der Herrscher, du das Tier. Ich war der Blindgänger, die Pest in deinen Adern. Ich war dein Albtraumfänger, du warst weich, ich die Gnade. Ich träume von dir, ich träume in die Zeit, die Angst nicht zu verlieren, leb für die Ewigkeit. Ich atme dich ein und ich atme dich aus. Mein Leben wird von dir bestimmt, ich finde nichts heraus. Ich träume von dir, ich träume in die Zeit, die Angst nicht zu verlieren, leb für die Ewigkeit. Ich atme dich ein und ich atme dich aus. Mein Leben wird von dir bestimmt, ich finde nichts heraus.